Erster, ich schaute hin und sah über den Köpfen der Cherube eine Fläche, die wie ein blauer Saphir und wie ein Thron aussah. Zweiter, Gott befahl dem Mann im Leinenhemd, zwischen die Räder unter den Cheruben zu gehen, um glühende Kohlen über die Stadt zu streuen. Dritter, als der Mann hineinging, standen die Cherube auf der rechten Seite des Tempels, während eine Wolke den inneren Vorhof füllte. Vierter, die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von den Cheruben zur Schwelle des Tempels, so dass das ganze Haus mit hellem Glanz erfüllt war. Fünfter, Mann konnte das Rauschen der Flügel bis in den äußeren Vorhof hören, weil es so laut wie die Stimme des allmächtigen Gottes war. Sechster, nachdem Gott dem Mann befohlen hatte, Feuer zwischen den Rädern zu holen, trat dieser hinein und stellte sich neben ein Rad. Siebter, ein Cherub nahm mit seiner Hand etwas Feuer und gab es dem Mann, der es annahm und danach den Ort verließ. Achter, unter den Flügeln der Cherube konnte man deutlich etwas erkennen, das wie menschliche Hände geformt war. Neunter, ich sah vier Räder neben den Cheruben, wobei jedes Rad wie ein kostbarer, funkelnder Edelstein glänzte. Zehnter, alle vier Räder sahen völlig gleich aus, als ob ein Rad mitten in einem anderen Rad stecken würde. Elfter, wenn sie sich bewegten, konnten sie in alle vier Richtungen gehen, ohne dass sie sich dabei mühsam umdrehen mussten. Zwölfter, ihr ganzer Körper, ihr Rücken, ihre Hände und ihre Flügel waren überall mit Augen bedeckt, genau wie die vier Räder. Dreizehnter, ich hörte deutlich, wie man die Räder mit dem Namen Wirbelwind ansprach, während sie sich drehten. Vierzehnter, jedes Wesen hatte vier Gesichter, das eines Stiers, das eines Menschen, das eines Löwen und das eines Adlers. Fünfzehnter, als die Cherube sich in die Luft erhoben, erkannte ich, dass es dieselben Wesen waren, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Sechzehnter, wenn die Cherube sich bewegten oder ihre Flügel zum Fliegen ausbreiteten, folgten ihnen die Räder an ihrer Seite ganz genau. Siebzehnter, wenn die Cherube stehen blieben oder sich erhoben, taten die Räder dasselbe, weil der Geist der Wesen in den Rädern war. Achtzehnter, dann verließ die Herrlichkeit des Herrn die Schwelle des Tempels und nahm ihren Platz direkt über den Cheruben ein. Neunzehnter, die Cherube breiteten ihre Flügel aus und flogen vor meinen Augen weg, während die Räder und die Herrlichkeit Gottes sie begleiteten. Zwanzigster, dies war dasselbe lebendige Wesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich wusste nun, dass es Cherube waren. Einundzwanzigster, jedes dieser Wesen besaß vier Gesichter und vier Flügel, wobei unter ihren Flügeln menschliche Hände zu sehen waren. Zweiundzwanzigster, ihre Gesichter sahen genauso aus wie die, die ich am Fluss Kebar beobachtet hatte, und jedes Wesen ging immer geradeaus.